Verzeihen Sie, Herr, sagte Joyce. Wenn ich irgendeinen sehe, soll ich dann feuern? Das sagte ich euch ja, rief der Kapitän. Danke Ihnen, Herr, antwortete Joyce mit derselben ruhigen Höflichkeit. Eine Zeit lang erfolgte nichts, aber die Bemerkung hatte uns alle aufgemuntert. Wir strengten unsere Augen an und spitzten die Ohren. Die Schützen hielten ihre Musketen schussfertig in der Hand. Der Kapitän stand mit sehr fest geschlossenen Lippen und gerunzelter Stirn mitten im Blockhaus. So vergingen einige Sekunden. Da legte Joyce plötzlich seine Muskete an und feuerte. Der Knall war noch nicht verklungen, so antwortete schon von draußen eine rollende Salve. Schuss folgte auf Schuss, wie Wildgänse in ihrem Fluge, von allen vier Seiten der Palisaden. Mehrere Kugeln trafen das Blockhaus, aber keine einzige drang durch die Wände, und als der Rauch sich wieder verzogen hatte, sah die Umfählung mit dem Walde ringsum so ruhig und leer aus wie zuvor. Kein Busch bewegte sich, kein Aufblitzen eines Musketenlaufes verriet die Anwesenheit unserer Feinde. »Habt ihr euren Mann getroffen?« fragte der Kapitän. »Nein, Herr«, antwortete Joyce, »ich glaube nicht.« »Wenigstens gut, dass ihr die Wahrheit sagt«, murmelte Kapitän Smollett. »Lade sein Gewehr, Hawkins. Wie viele waren nach Ihrer Meinung auf Ihrer Seite, Doktor?« »Das kann ich ganz genau sagen«, sagte Dr. Livesey. »Auf dieser Seite wurden drei Schüsse abgefeuert. Ich sah es dreimal aufblitzen. Zwei Blitze waren dicht beieinander. Der dritte war da nach Westen zu.« »Drei«, sagte der Kapitän. »Und wie viele auf Ihrer Seite, Herr Trelawney?« Aber diese Frage war nicht so leicht zu beantworten. Auf der Nordseite waren viele Schüsse gefallen. Nach des Squires Berechnung 7, nach Grays Meinung 8 oder 9. Von Westen und Osten war nur je ein einziger Schuss gefallen. Hieraus ging klar hervor, dass der Angriff von der Nordseite kommen würde und dass wir auf den drei anderen Seiten nur durch einen Scheinangriff beschäftigt werden sollten. Aber Kapitän Smollett änderte trotzdem nichts an seinen Anordnungen. Er meinte, wenn es den Meuterern gelänge, über die Lichtung zu kommen, würden sie jede unbesetzte Schießscharte benutzen, um uns wie Ratten in unserer eigenen Festung niederzuschießen. Übrigens hatten wir nicht mehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Plötzlich brach mit einem lauten Hurra ein kleines Häuflein der Piraten aus dem Walde an der Nordseite hervor und lief stracks auf die Palisaden los. In demselben Augenblick wurde vom Walde aus das Feuer wieder eröffnet, eine Büchsenkugel pfiff durch die Eingangstür und zerschmetterte des Doktors Muskete. Die Angreifer kletterten mit affenartiger Behendigkeit über den Zaun. Der Squire und Grey feuerten jeder mehrere Male, drei von den Meuterern fielen, einer auf der Lichtung, zwei stürzten von dem Zaun nach der Außenseite herab. Aber von diesen war der eine offenbar nicht ernstlich verwundet, denn er war im Nu wieder auf den Füßen und verschwand sofort unter den Bäumen. Zwei hatten in den Sand gebissen, einer war geflohen, vieren war es geglückt, in unsere Verteidigungswerke einzudringen, während aus ihrer Deckung im Walde 7 oder 8 Piraten, von denen augenscheinlich jeder mit mehreren Musketen versehen war, ein lebhaftes, jedoch unwirksames Feuer gegen das Blockhaus unterhielten. Die vier, die über den Zaun gekommen waren, rannten mit Geschrei auf das Haus los, und die Leute unter den Bäumen erwiderten das Geschrei, um ihre Kameraden zu ermutigen. Mehrere Schüsse wurden abgefeuert, aber unsere Schützen waren zu hastig und hatten wahrscheinlich niemanden getroffen. Im Nu waren die vier Piraten den Hügel hinaufgerannt und fielen über uns her. An der mittelsten Schießscharte erschien der Kopf des Bootsmanns Hiob Anderson. Auf sie, alle Mann!« brüllte er mit Donnerstimme. In demselben Augenblick packte ein anderer Pirat Hunters Muskete an der Mündung, riss sie ihm aus der Hand, zog sie durch die Schießscharte heraus und streckte mit einem Kolbenschlag den armen Burschen zu Boden. Unterdessen war ein dritter Pirat um das Haus herumgelaufen, erschien plötzlich an der Eingangstür und fiel mit seinem kurzen Säbel über den Doktor her.